Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. The teaching on one of my favorite chapters in the whole Bible is coming to an end. Die Lehre über eines meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel neigt sich dem Ende zu. We have learned so many things. Und wir haben so viel gelernt. Let's go to 39. Schauen wir uns jetzt Vers 39 an. There is no power above us or beneath us. Es gibt keine Macht über uns oder unter uns. No power that could ever be found in the universe. Keine Macht, die jemals im Universum zu finden wäre. That can distance us from God's passionate love. Die uns von Gottes leidenschaftlicher Liebe trennen könnte. Which is lavished upon us through our Lord Jesus, the Anointed One. Die uns durch unseren Herrn Jesus, den Gesalbten, zuteil wird. Listen to me, we have to learn to abide in his love. Hör mir zu, wir müssen lernen, in seiner Liebe zu bleiben. Abide in his love means to constantly drink in his love into our heart. In seiner Liebe zu bleiben bedeutet, ständig seine Liebe in unser Herz zu trinken, aufzunehmen. To constantly meditate on what he has shown through Jesus Christ. Ständig darüber zu meditieren, was uns durch Jesus Christus gezeigt hat. Do you know, I heard that one day there was a 5-year-old girl in China. Weißt du, ich habe eines Tages gehört, wie in China ein 5-jähriges Mädchen who prayed a prayer that was kind of like this. Ein Gebet gesprochen hatte, das ungefähr so geklungen hat. God, if you never do anything for me, Gott, wenn du nie etwas für mich machst, that's perfectly okay. Ist das vollkommen in Ordnung? Because through Jesus and the cross, you've already shown me how much you love me. Weil du mir nämlich bereits durch Jesus und das Kreuz gezeigt hast, wie sehr du mich liebst. You know, sometimes I wonder if we doubt the love of God for us so much. Manchmal frage ich mich, ob wir an der Liebe, die Gott für uns hat, so sehr zweifeln. Because we have not fully understood the truth and the power of the cross. Weil wir die Wahrheit und die Macht des Kreuzes nicht vollkommen begriffen haben. And this is why I keep emphasizing this important truth. Und deshalb betone ich diese wichtige Wahrheit immer wieder. That you cannot and you must not try to connect yourself to God without Jesus Christ. Dass du dich nicht zu versuchen brauchst und darfst, dich mit Gott ohne Jesus zu verbinden. Because through Jesus he has given you the perfect salvation. Durch Jesus hat dir die vollkommene Erlösung gegeben. And only through Jesus has he shown you his perfect and deep love. Und nur durch Jesus hat dir seine vollkommene und tiefe Liebe gezeigt. Do you know, I'm gonna confess something to you. Weißt du, ich werde dir jetzt etwas gestehen. I don't like hypocrisy. Ich mag Heuchelei nicht. I don't like dishonesty. Ich mag Unehrlichkeit nicht. You know, I look people in the eyes and I say, look, let's talk open, let's talk real. Look me in the eyes and tell me what's going on. Ich schaue den Menschen in die Augen und sage, reden wir offen und ehrlich. Schau mir in die Augen und sag mir, was los ist. You know, sometimes my way of how I live life shocks people a little bit. Manchmal schockiert die Art, wie ich lebe, die Menschen etwas. Because I'm just very direct. Ich bin einfach sehr direkt. I'm not talking about being rude. Ich spreche nicht davon, grob zu sein. But I'm talking about being honest. Ich rede davon, dass ich ehrlich bin. And you know, this is why I don't like certain things. Und deshalb mag ich gewisse Dinge nicht. One of the things that I don't like when people tell me that they love me. Und eines dieser Dinge, die ich nicht ausstehen kann, ist, wenn Menschen mir sagen, dass sie mich lieben. Now hang on. Warte mal. Does it mean that everybody says to me, Reinhard, I love you, I don't like? Bedeutet das, Reinhard, dass du es nicht magst, wenn jemand zu dir sagt, dass dich liebt? Not quite like this, but kind of. Nicht direkt, aber so etwas in dieser Art. For instance. Zum Beispiel. Debbie doesn't need to tell me that she loves me. Debbie muss mir nicht sagen, dass sie mich liebt. Why would she have to tell me? She has proven it to me over and over and over again. Warum sollte sie mir das sagen müssen? Sie hat es mir bewiesen immer und immer wieder. And yet there are so many people who say, "Oh, Reinhard, I love you." Und dennoch gibt es so viele Menschen, die sagen, "Oh, Reinhard, ich liebe dich." But they don't show it in their actions. Aber sie zeigen es nicht mit ihren Handlungen. So you know, sometimes I've even told people, "Look, you don't have to tell me you love me. Just show me that you love me." Manchmal sage ich zu den Menschen, ihr müsst es mir nicht sagen, zeigt es mir einfach, dass ihr mich liebt. Once you've shown me, there's no words necessary anymore. Wenn du mir das einmal gezeigt hast, dann braucht es keine Worte mehr dazu. And if you don't show it to me, your words don't make me feel loved anyhow. Und wenn du es mir nicht zeigst, dann geben mir deine Worte sowieso auch nicht das Gefühl, dass ich mich geliebt fühle. If you don't love me, that's what you have to fix with God. Wenn du mich nicht liebst, musst du das mit Gott in Ordnung bringen. So my problem. Das ist nicht mein Problem. But you know, and this is because we've been in a world that love has been taken into the mouth so easily. Das ist alles deshalb so, weil wir in einer Welt leben, wo das Wort Liebe so schnell in den Mund genommen wird. Oh, I love love you. Oh, ich liebe dich, ich liebe dich. And the next day we do things in a hurtful. Und am nächsten Tag machen wir etwas, das schmerzhaft ist. You know, God has proven his love to us. Weißt du, Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen. He has shown that through Jesus Christ nothing can take us away anymore from love and relationship with him. Er hat uns gezeigt, dass uns durch Jesus Christus nichts mehr von seiner Liebe und der Beziehung zu ihm trennen kann. So once we understand that Jesus has actually been the revelation of the Father's love for us, wenn wir verstehen, dass Jesus in der Tat die offenbarte Liebe des Vaters für uns ist, and he is not just simply sent Jesus on earth walking around saying, hey guys, I love everybody because God loves everybody. Und er Jesus nicht einfach auf die Erde gesandt hat, um herumzugehen und zu sagen, hey Leute, ich liebe jeden, weil Gott jeden liebt. In fact, in der Tat, look at everything that Jesus taught. Schauen wir an, was Jesus alles gelehrt hat. Can you find a sermon on God loves you so much by his guys? Let me give you 3 points. Kannst du eine Predigt finden wie Gott liebt euch so sehr, Leute? Ich werde euch das in 3 Punkte aufzeigen. He didn't need to do that. Er musste das nicht machen. Because he walked the earth demonstrating the deep and perfect love that God has for mankind. Denn er wandelte auf der Erde und hat die vollkommene Liebe demonstriert, die Gott für die Menschheit hat. Healed all the sick. Er heilte alle Kranken. He set the captives free. Er hat die Gefangenen freigesetzt. He did not judge the sinners, but brought them kindness and goodness. Er verurteilte die Sünde nicht, sondern brachte ihnen Freundlichkeit und Güte. So once you show the love in such a deep and powerful way, wenn du Liebe auf so tiefe und mächtige Art zeigst, words are not necessary, but if you want to, you can use them. Dann sind keine Worte mehr nötig, aber wenn du willst, kannst du welche benutzen. You know, and that's the incredible thing we have to understand. Und das ist das Unglaubliche, das wir verstehen müssen. Always look at what Jesus has done to prove his love. Immer darauf schauen, was Jesus getan hat, um seine Liebe zu zeigen. Always keep your heart firmly established in the fact that he has done everything to prove his love for us. Halte dein Herz immer fest darauf fixiert, dass er alles getan hat, um seine Liebe für uns zu beweisen. You know, people who are convinced that they are unconditionally loved by God, Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie bedingungslos von Gott geliebt sind, are people who can also experience the supernatural much easier. Sind Menschen, die auch übernatürliche Dinge leichter erleben können. This has helped me so much in my life. Das hat mir in meinem Leben so sehr geholfen. Many times. Sehr oft. When I felt tired and weary and frustrated with people. Wenn ich mich müde, ausgelaugt und frustriert den Menschen gegenüber gefühlt habe. And the last thing I want you to do is release one more prophecy or pray for one more sick, simply because I'm tired and I've just worked 15 hours. Und das Letzte, was ich noch tun wollte, war, noch eine Prophetie oder noch ein Gebet für Kranke sprechen zu müssen, einfach aus dem Grund, dass ich bereits 15 Stunden gearbeitet hatte. Do you know what I always do in moments like that? Weißt du, was ich in solchen Momenten immer mache? I always calm my heart. Ich beruhige immer mein Herz. Go inside of the heart zone. Begebe mich in meine Herzenszone. And say to my und sage mir selbst, God, you love these people so much. Gott, du liebst diese Menschen so sehr. That's why you're going to release a prophetic word. Und deshalb wirst du ein prophetisches Wort freisetzen. That's why you're going to release a healing miracle. Und deshalb wirst du ein Heilungswunder freisetzen. Every time I connect myself to the deep love of God for people, the power of God flows. Jedes Mal, wenn ich mich mit der tiefen Liebe Gottes für die Menschen verbinde, fließt die Kraft Gottes. Nothing can stop the love of God for you. Nichts, nichts und rein gar nichts kann die Liebe Gottes für dich aufhalten. Keep meditating in the truth. Meditiere immer über diese Wahrheit. Tomorrow we will start a new series and we don't know yet, but we have an idea. Morgen werden wir eine neue Serie beginnen. Wir wissen noch nicht genau was, aber wir haben schon eine Idee. Well, actually, Daniel has a request. Aber eigentlich hat Daniel einen Wunsch. He wants me to go through 3 very difficult and complicated chapters. Er möchte, dass ich 3 sehr schwierige und komplexe Kapitel durchnehme. 1 Corinthians 12, 13 and 14. 1. Korinther 12, 13 und 14. So I have to think if I want to do that. Ich muss noch darüber nachdenken, ob ich das machen möchte. But one thing I wanna do. Aber eines möchte ich ganz bestimmt. Tell you that we love you. Und zwar dir sagen, dass wir dich lieben. And show you that we love you by keep recording this devotional. Und dir zeigen, dass wir dich lieben, indem wir weiterhin diese Andachten aufnehmen. See you tomorrow. Bis morgen.